Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Fälle Fasnachtsmörder. Die Frau, die in meinem Büro erschien, war so nett, mir eine Flasche Whisky mitzubringen. Als ich das Geschenk entgegennehmen wollte, schrie sie jedoch laut auf und verlangte nach der Polizei. Ich beruhigte sie mit einem meiner sanftmütigsten Blicke und sie setzte sich, die Augen ein wenig glasig und die Hände zittrig. Die ist nicht für Sie, die ist nur für mich, ganz alleine. Alkohol ist mein bester Freund. Er kommt und geht und bleibt einem treu bis ans Lebensende. So ist es. Ohne Alkohol wäre ich längst tot, glauben Sie mir. Schnaps macht das Leben erträglich. Schnaps macht die Menschen erträglich. Und um mir das alles zu sagen, haben Sie sich extra hierher bemüht? Ach was. Ich habe gesehen, wie der Teufel die Hexe erstochen hat. Und die Engel saßen daneben und spielten Harfe. Nee, keine Engel. Keine Zeugen, nur ich hab alles gesehen. Der Teufel hat die Hexe erstochen. Und wo wurde das Märchen aufgeführt? Das ist kein Märchen, hab es gesehen, vor meinen Augen. An der Fasnacht, da ist man nicht so alleine, wenn man auf der Straße lebt, hat viele Leute. Alle so fröhlich und alle trinken. An der Fasnacht wird uns überall etwas spendiert. Alkohol, schreckliche Musik und auch noch ein Mord. Kein Wunder, verlasse ich um diese Jahreszeit mein Büro nur ungern. Sie müssen mir helfen. Ich bin doch Zeuge. Der Teufel hat mich gesehen. Er tötet mich genauso wie die Hexe. Ich habe kein Geld, um mich zu verkleiden. Und was sagt die Polizei zu Ihren Beobachtungen? Ach, Polizei, Scheiße. Und die denken doch, ich sei besoffen im Lirium oder was. Aber ich sehe klar. Die Maus da drüben in der Ecke. Also die sehe ich scharf und deutlich. Die Maus war ein zerknüllter Umschlag eines Reiseveranstalters, der mich unbedingt für eine Kreuzfahrt gewinnen wollte. Frau Foster, so hieß meine neue Klientin, trank einen großen Schluck Whisky und ich schaute ihr dabei zu. Habe kein Geld, spiele aber regelmäßig Lotto. Also wenn ich gewinne, dann kriegen Sie die Hälfte. Vielleicht sollten Sie alles einfach vergessen. Vergessen? Hey, das war Mord. Ich bin Zeugen. Ich bin in Gefahr. Und niemand hilft mir. Mein Leben lang hat mir niemand geholfen. Alle haben mich immer nur ausgenützt. Hören Sie auf mit der Leier. Ich spende kein Geld. Versuchen Sie diesen Teufel, ehe er noch mehr Frauen umbringt. Die Polizei, die kümmert sich ja nicht darum. Die mögen mich nicht, weil ich vor langer Zeit einen Polizisten angespuckt habe. Das war eine Freude, sage ich Ihnen. Die anderen Penner, die haben mich wochenlang wie eine Königin behandelt. Ich versuchte, ein paar Einzelheiten aus ihr herauszuholen, doch die Frau hatte Mühe, die verschiedenen Zeitebenen und Lokalitäten zu ordnen. Die Fastnachtsdepression hatte mich seit Tagen in ein tiefes Loch gestürzt. Deshalb nahm ich den Fall an, auch wenn er mir hoffnungslos erschien. Doch im Lotto gewinnen bekanntlich immer nur die anderen. Weshalb also nicht Frau Foster? Bei der Polizei war man anderer Ansicht. Diese Frau Foster ist eine Plage, Maloney. Sie meldet uns wöchentlich Überfälle, Einbrüche, Morde und Schlimmeres, aber nichts davon ist wahr. Die Frau denkt sich das alles aus, hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als zu saufen und sich Verbrechen auszudenken. Sehen Sie mal, wo und wie Sie noch enden werden, Maloney. Das ist immer noch besser, als im Altersheim erfolgloser Beamter zu enden. Haben Sie am Tatort wenigstens nach Spuren gesucht? Was für ein Tatort, Maloney? Die Frau widerspricht sich mit jedem zweiten Satz. Zudem wurde niemand als vermisst gemeldet. Schon gar keine Hexe und eine Leiche hat man auch nicht gefunden. Alles Humbug, Maloney. So, ich muss jetzt gehen. Wie finden Sie mein Kostüm? Was für ein Kostüm? Aus Spargründen gehen dieses Jahr alle Polizisten als Polizisten verkleidet an die Fasnacht. Immerhin hat man uns rote Pappnasen bewilligt. Ha, mit der Nase sind Sie kaum wiederzuerkennen. Wem sagen Sie das, Maloney? Was doch ein bisschen Fantasie alles verändern kann. Ein Kollege geht übrigens jedes Jahr als Parkour verkleidet an die Fasnacht. Der macht das jedes Jahr so, um sein Gehalt ein wenig aufzubessern. Und Sie, Maloney, als was verkleiden Sie sich? Als Nazi-Raubgold. Sehr goldig sehen Sie aber nicht aus. Muss ich auch nicht. Ich bin nämlich unsichtbar. Apropos unsichtbar, Maloney. Kennen Sie den Witz von dem Unsichtbaren, der zu seiner Frau sagt, schau mir in die Augen, Kleines? Leider weiß ich nicht mehr, wo der Witz spielt. Ich weiß auch nicht mehr, was die Frau geantwortet hat, aber es ist ein köstlicher Witz, Maloney. Soll ich ihn noch einmal erzählen? Ich flüchtete in eine Bar und traf auf bunt bemalte Gesichter, aus deren Mündern derselbe Unsinn tropfte wie an nüchternen Tagen. Nach zwei Whiskys fühlte ich mich elend genug, mich dem fröhlichen Treiben in der Stadt auszusetzen. Das ist Otto. Alle nennen ihn so. Kann man sich gut merken. Von vorn und von hinten. Otto. Ist immer gleich. Und gemeinsam saufen sie sich hier auf dieser Parkbank dem Sarg entgegen. Nein. Otto. Otto hat Pläne. Möchte ein Geschäft eröffnen. Genau. Holzspielzeuge für Erwachsene. Was denn? Die definitive Alternative zur Gummipuppe? Holz ist natürlich. Holz ist schön. Ich wollte schon immer mit Holz arbeiten, aber mein Vater war dagegen. Er wollte, dass ich war dagegen. Deshalb habe ich es als Sänger versucht, aber die Plattenfirmen gaben mir Geld, damit ich ihnen nie wieder ein Demo-Tape zuschicke. Dabei ist meine Walzer-Interpretation von Blowing in the Wind. Noch immer ein Hammer. Soll ich es Ihnen vorsingen? Vergiss es. Ich werde jetzt schnell mit Maloney weggehen. Ne? Ich komme in einer halben Stunde wieder. Oh, verlasse mich nicht, du meine einzige Perle der Südsee. Gib mir etwas von deinem Whisky, damit ich dich vergessen kann. Und die Männer schenken ihr immer guten Whisky. Mir schenken sie nur gute Ratschläge. Frau Foster nahm mich bei der Hand und führte mich durch eine Vielzahl von engen Gassen. Nachdem sie 5 Minuten lang jegliche Orientierung verloren hatte, landeten wir in einem Hinterhof, der mit Konfettis und Erbrochenem übersät war. Sie zeigte unsicher auf eine Mülltonne. Da hinten, da ist es passiert. Der Teufel und die Hexe, die haben zuerst geknutscht. Wie wild haben die geknutscht. Und dann hat er plötzlich ausgeholt und zugestochen. Die Hexe, die war so erstaunt, dass sie keinen Ton rausbrachte. Es war wie ein Stummfilm. Es muss doch noch Blut zu sehen sein. Und wo ist die Hexe jetzt? Woher soll ich das wissen? Bekam Angst, rief um Hilfe, rannte weg. Der Teufel hat mich doch gesehen. Der ist hinter mir her. Könnte sein, da drüben. Da drüben bewegt sich etwas. Oh, das ist er. Er steht auf. Er hat uns gesehen. Na, sehen Sie, das Kostüm, das ist ein richtiger Teufel. Oh Gott, er rennt weg. Na los, beeilen Sie sich, da erschießen Sie ihn, da tun Sie doch etwas. Tatsächlich wankte eine männliche Gestalt in einem albernen roten Kostüm zu einem Durchgang, der mit Fahrrädern verstellt war. Auf dem Kopf trug die Gestalt 2 Hörner. Eines davon war zerbrochen und baumelte wie die Antenne eines Außerirdischen herab. Ich folgte dem Teufel durch die Altstadt, schaffte es aber nie, zu ihm aufzuschließen. Mein Körper, gestählt durch jahrelange Sportabstinenz, schmerzte von Zelle zu Zelle. Meine Lunge pumpte unermüdlich Sauerstoff ins Blut, doch meine Schritte wurden langsamer und langsamer, bis ich schließlich stehen blieb und keuchend auf Lucifer mit dem kaputten Horn wartete. Dieser kam nicht, dafür ein anderer Teufel. Eigentlich mache ich mir nichts aus diesem idiotischen Verkleidungstheater jedes Jahr. Deshalb finde ich es schön, Leute wie Sie zu treffen. Sie trotzen dem Fröhlichsein, das spüre ich. Ich bin auf der Suche nach einem anderen Teufel. Eines seiner Hörner ist lädiert. Noch ein Teufel? Ja. Oh, wusste gar nicht, dass es neben mir noch mehr originelle Menschen gibt. Ja, entschuldigen Sie den Scherz. Ich heiße Teufel. Nomen est omen. Das ist doch gut, oder? Ich heiße Maloney. Ja, verstehe. Für diesen Namen gibt es kein geeignetes Kostüm. Sie haben Kratzer im Gesicht. Sieht übel aus. Das war meine Katze. Ich habe mich heute früh zuerst als Martina Hingis verkleidet. Das hat die Katze gar nicht gemocht. Ich auch nicht. Viel zu kalt in dem kurzen Röckchen. Wissen Sie, was ich an der Fasnacht mag? Dass sie jedes Jahr pünktlich zu Ende geht? Nein. Dass die Leute hier ihr wahres Gesicht zeigen. Kindsköpfe, Idioten und perverse Schweine. Vom Direktor bis zum Arbeitslosen. Eine Bande primitiver Ärsche. Und Sie mittendrin. Ja, natürlich. Die Vollkommenheit erreicht man erst dann, wenn man unscheinbarer Teil eines Ganzen geworden ist. Ich studiere Philosophie. Und Sie? Ich nicht. Oh je. Oh je, ich muss gehen. Da kommen die verrückten Hexen wieder. Das halte ich nicht aus. Die beiden schaffen mich. Er rannte panikartig weg. Ehe ich mich versah, war ich von zwei Hexen umringt, die mich mit ihren Fratzen und langen Fingernägeln bedrohten. Ich streckte ihnen meinen Impfausweis entgegen. Ja, was soll das? Ein Impfausweis? Zerreiß ihn und dann ziehen wir den Kerl aus. Genau, ausziehen, ausziehen. Wir sind die wilden Hexen von Hombrechtikon. Uns entgeht keiner. Lesen Sie den Impfausweis und lassen Sie mich in Ruhe. Den Impfausweis lesen? Ich lese nicht mal Bücher. Sollten Sie aber, in Büchern steht nämlich eine ganze Menge über Sie. Zum Beispiel im Buch der Psychopathologie des Weiblichen, Kapitel 13. Frauen, die sich als Hexen verkleiden. Er macht sich über uns lustig. Er soll sich ausziehen. Impfausweis, bin oder eben? Meinem Impfausweis können Sie entnehmen, dass ich mich nicht mehr habe impfen lassen seit meiner Jugend. Na und? Ich bin Auslandskorrespondent mit Fachrichtung Cholera und Typhus. Cholera? Ja. Da war ich noch nie. Hat es da schöne Strände? Ah, Cholera ist doch eine Krankheit. Lass die Finger von dem Mann. Ich habe Gummis dabei. Die helfen doch nicht gegen Cholera. Dann nichts wie weg. Genau. Auf den Besen und ab in die Wolken. Da vorne ein Polizist mit Pappnase. Den schnappen wir uns. Ausziehen soll er sich. Genau, her mit seinem Gummistock. Die beiden Damen näherten sich einem mir nicht ganz unbekannten Beamten. Dieser zog seine Waffe und gab zwei Schüsse in den Nachthimmel ab, was die beiden Hexen in die Flucht trieb. Ehe er mich erkannte, bog ich um einen Häuserblock, eilte steile Gassen hinauf und wieder hinunter und landete am Fluss. Auf einer Parkbank saß eine junge Frau, als Engelchen verkleidet. Ich setzte mich neben sie. Das hat aber lange gedauert. Nächstes Mal nehme ich erste Klasse. Das ist eine gute Idee. Ich nehme einen Kaffee und ein Stück Kuchen. Tut mir leid. Ist leider beides ausgegangen. Aber einen Schluck aus meinem Flachmann können Sie haben. Hey, Sie sind gar nicht von der Speisewagengesellschaft. Sie sind zudringlich, das mag ich nicht. Dann kann ich ja wieder gehen. Nein, bleiben Sie. Sie können mich wecken, wenn wir ankommen. Und wo sollen wir ankommen? Endstation, alles aussteigen. Ich habe Glück gehabt. Wenn ich den letzten Zug nicht erwischt hätte, müsste ich die ganze Nacht auf einer Parkbank verbringen. Aha. Und Sie glauben, mit mir zusammen im Zug zu sitzen? Wo denn sonst? Schauen Sie sich um. Da drüben ist der Fluss, hier bin ich und Sie sitzen auf einer Parkbank und frieren. Dann bin ich gar nicht im Zug? Habe mich nämlich schon gewundert, welcher Idiot alle Fenster aufgemacht hat. Immerhin sind Sie nicht die Einzige, die hier nächtigt. Da drüben schläft noch eine Hexe. Die da? Sitzt im anderen Zug. Fährt in die andere Richtung. Moment mal. Ist das Blut neben der Frau? Ich sehe kein Blut. Sehe überhaupt nichts mehr. Möchte nur noch schlafen. Wecken Sie mich, wenn wir ankommen. Ich stand auf und ging zu der Hexe, die auf der Parkbank gegenüber lag. Sie rührte sich nicht, als ich zu ihr sprach. Sie bewegte sich auch nicht, als ich sie berührte. Die Frau war tot. Es dauerte eine Weile, bis all die Polizisten mit den roten Nasen im Fastnachtsgewühl aufgestöbert werden konnten. Danach nahm alles den gewohnten Lauf, was unsereins nicht mehr erschüttern kann. Wir harrten in der Kälte der Fragen. Sie, Frau Foster, behaupten, den Mord gesehen zu haben. Genau. aber nicht hier. Wo denn sonst, bitteschön? In einem Hinterhof, der vollgekotzt ist. Genau. Ah, ich musste auch. Es ging einfach nicht anders. So viel Whisky trinke ich sonst nur an Weihnachten. Und wie, bitteschön, kam die Leiche hierher? Ja, vielleicht war sie nicht sofort tot, ne? Sowas gibt es. Was es gibt und was es nicht gibt, überlassen Sie ruhig mir. Na, kann ich jetzt weiter trinken? Lass mich mit einer Leiche im Trockenen stehen. Unverschämtheit. Irgendwie passt die Dame zu Ihnen, Maloney. Ich weiß nur nicht genau, weshalb. Vermutlich hasst sie wie ich Hunde und gewisse Beamte. Mäßigen Sie sich, Maloney. Als nächstes kommen wir zu der jungen Dame. Sie haben den Mord ebenfalls gesehen, nicht wahr? Ich saß die ganze Zeit im Zug und wartete, bis dieser Herr kam und mir sagte, dass Kaffee und Kuchen alle seien. Was für Kaffee und was für Kuchen und in welchem Zug? Sie ist nicht ganz nüchtern und glaubt, die Parkbank sei ein Zugabteil. Ist es auch. Es stinkt hier wie in einem Raucherabteil. Hier stinkt nichts und es wird auch nicht geraucht. Tja, Maloney, wieder einmal ist auf die Zeugen kein Verlass. Üble Sache, Maloney. Da hilft nur eines. Ich werde undercover ermitteln. Jetzt sofort. Er setzte sich einen bunten Federschmuck auf und begann, um uns herum zu tanzen. Während er dies tat, erklärte er uns, dass er ab sofort als verdeckter Ermittler den Mord an der Hexe bearbeiten werde. Die junge Frau im Engelskostüm wartete derweil noch immer auf den nächsten Intercity. Ich entfernte mich und suchte nach dem Teufel mit dem einen Horn, fand aber nur den anderen, zusammen mit zwei furchterregenden Hexen. Helfen Sie mir! Diese Hexen wollen sich an mir vergehen! Er soll sich ausziehen! Genau! Zeig uns dein Horn, du Teufelchen! Nichts werde ich euch zeigen. Ich mag das nicht. Ich bin mehr der romantische Typ. Genau, er studiert Philosophie. So, so! Uns hatte gesagt, er sei Skilehrer. Dafür werden wir ihn auskitzeln, bis er um Gnade winkt. Überlass das mir. Ich weiß schon, wie ich ihn quäle. Zahnstocher unter die Fingernägel. Nein, das geht so weit. Das ist kein Spiel mehr. Das ist gefährlicher. Ich schlage vor, wir entblößen uns jetzt alle zusammen. Ich zähle auf drei und wir alle ziehen unsere Kostüme aus. Mein Kostüm behalte ich an und Sie sollten die Kratzer im Gesicht untersuchen lassen. Also, eins, zwei, drei, Schluss mit der Hexerei. Los, los, nehmt eure Masken ab. Normalerweise kommt das böse Erwachen erst am anderen Morgen. Oh Gott, ist das peinlich. Ich schäme mich so. Ja, Frau Sonnenschein und Frau Kübler. Die Damschaften und Herrschaften kennen sich. Das ist Herr Honecker aus der Lohnbuchhaltung. Und wir sind vom Personaldienst. Ein netter Betriebsanlass. Das ist sowas von peinlich. Frau Kübler, war Ihnen das vorhin ernst? Ich meine, mit den Zahnstochern unter die Fingernägel? Ich habe so etwas noch nie gemacht, aber vielleicht gefällt es mir. Frau Sonnenschein hat sicher nichts dagegen, wenn wir Sie nach Hause schicken, oder? Bitte darum. Ich will aber nicht. Herr Honecker ist nicht mein Typ. Er ist ein Langweiler. Oh, täuschen Sie sich nicht. Wenn ich will, dann werde ich zum Teufel. Hat denn hier niemand ein Kruzifix zur Hand? Mit jeder Stunde, die verging, fühlte ich mich elender. Die Fasnacht wurde irgendwann erfunden, um Menschen wie mir klarzumachen, dass ich einer anderen Spezies angehöre, die mit den Sitten und Bräuchen des Durchschnittsidioten nichts anfangen kann. Ich sehnte mich nach einem Whisky. Und wer sich sehnt, wird auch was ernten. Die Hexe ist richtig tot. Und ich habe den Mörder gesehen. Das alles hilft uns auch nicht weiter. In der Stadt wimmelt es nur so von Teufeln. Aber keiner hat ein abgebrochenes Horn. Oh, doch. Ja, doch, doch. Otto. Otto hat eine Plastiktüte, weiß ich. Ich habe vorhin nachgeschaut. Wissen Sie, was ich gesehen habe? Ein Teufelskostüm. Ausgerechnet bei Otto. Ja, der weder Geld noch Humor hat. Das weiß ich auch, weshalb er mir ausreden wollte, dass ich einen Mord gesehen habe. Weil er selber der Mörder ist. Und weshalb sagen Sie mir das erst jetzt? Ach, es ist so beruhigend. Was ist beruhigend? Jetzt, wo ich weiß, dass Otto der Mörder ist, brauche ich keine Angst mehr zu haben. Mir tut er nichts, auch wenn ich ihn gesehen habe. Otto mag mich. Sie begann, Geschichten aus ihrem Trinkerleben zu erzählen. Ich langweilte mich, während sie dreimal hintereinander die gleiche Geschichte erzählte, dabei aber immer wieder Details veränderte, bis sie am Schluss selber nicht mehr wusste, wie die Geschichte weiterging. Schließlich sagte sie mir, wo ich ihren Otto finden konnte. Wie es sich gehörte, lebte er unter einer Brücke. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Luziferchen heiß. Ich bin der Mackie Messer, doch mein Messer schneidet besser. Ich hasse all die Weibchen reich, drum stech ich sie ins Himmelreich. Ich bin der kleine Teufel, ich bin der Beelzebub. Und ich bin Winnetou, Häuptling der Abruzzen, der Apachen. Im Namen des Fasnachtkomitees, Sie sind verhaftet. Na toll, toll, und nur einmal gestolpert. So ist sie, die hiesige Polizei. Ein bisschen behämmert, aber das mit Stil. Was soll das? Was wollen Sie von mir? Sie haben meine Frau erstochen. Uns fehlen zwar noch die Beweise, aber wen kümmert das schon? Er dürfte Blutspuren am Kostüm haben. Blutspuren? Hä? Blutspuren? Ich weiß, wie ich mit meinem Messer umgehen muss. Ich hinterlasse keine Blutspuren. Tja, Maloney, damit wäre der Fall gelöst. Da komme ich gerade noch rechtzeitig zum Maskenball der Polizisten. Meine Frau kommt auch. Das ist der Vorteil, wenn man verheiratet ist, Maloney. Man weiß immer, wer unter der Maske steckt. Otto wurde abgeführt und ich holte mir, bei meiner Klientin, einen großen Schluck Whisky als Belohnung ab. Als ich mich müde auf einen Gartenstuhl setzte, sah ich, dass neben mir auch schon jemand auf diese Idee gekommen war. Ich habe nur 20 Franken dabei. Fahren Sie so weit wie möglich. Ich möchte endlich nach Hause. Wer möchte das nicht? Sie schon wieder? Na gut, wir können uns das Taxi teilen. Aber erwarten Sie nicht, dass ich Sie noch zu mir rauflasse. Sie könnten zu mir kommen. Das geht nicht. Ich bin verheiratet. Ich weiß zwar im Moment nicht mehr genau mit wem, aber ich weiß immerhin, dass ich ihm treu bin. Bedauerlich. Bleibt eigentlich dieser blöde Taxichauffeur? Ich warte jetzt schon seit einer halben Stunde in seinem Wagen. Sie wartete noch viel länger. Als es hell wurde, dämmerte ihr, wo sie war, und ich hatte Kopfschmerzen. Ein paar Narren brüllten uns fröhlich den anbrechenden Tag ins Gesicht. Ich verfluchte die Fasnacht und ging nach Hause. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Fasnachtsmörder.